Wer möchte denn? Ich habe nur Verständnisfragen. Zunächst mal, wer hat den Begriff Kommunismus aufgebracht? Wo taucht der zuerst auf? Oh, bin ich erfahrt. Und das Zweite ist, woher hat Marx seine Vorstellung von einer der Menschheit innewohnenden Potenz? Ein Evolutionstheoretiker könnte sagen, das sind irgendwelche Formationsprozesse des Überorganismus Gaia oder sowas, das sind Komplexitäten, die sich da ausprägen. Er hat darauf zurückgegriffen, auf einer gewissen Verlegenheit, ohne das zu erklären. Das sind meine beiden Fragen zunächst mal. Ja, vielleicht kann jemand helfen. Auf jeden Fall haben es die Franzosen schon gehabt, den Kommunismusbegriff. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit Utopieforschung. Ich würde sagen, dass der Kommunismus in seiner Frühform zumindest schon auf Thomas Morus zurückgeht, auf die Utopia von 1516 oder so. Das ist schon ein Terminus, meine ich. Ein Terminus, ich weiß nicht, wenn der Terminus das erste Mal entstand. Es kann auch sein, dass er dann in der französischen Utopie kam, also mit Morellet und Babeuf und so. Es kann sein, dass Babeuf zum Beispiel den Begriff Kommunismus solchen schon verwendet hat, aber das weiß ich nicht. Aber konkret, aus dieser Richtung kommt es zu reden. Also, jedenfalls, meine Erinnerung ist immer, Babeuf, also ist sozusagen der Stammvater des modernen Kommunismus, der also das Prinzip aufgestellt hat, bei ihm nur noch in radikaler Einfachheit. Und ich glaube, das, wo Marx sagt, der rohe, asketische und gleichmacherische Kommunismus, der das Privateigentum nicht überwinden kann, weil er da noch nicht angekommen ist, bezieht sich auf Babeuf. Ja? Weil der ja im Grunde genommen die Form aufgestellt hat, verbrennt die Paläste und die Kaleschen. Ne? Wenn alle das Gleiche haben, dann gibt es keinen Zwist mehr unter den Menschen. Also ich würde mal sagen, jedenfalls die praktische Bewegung dann des Kommunismus ist Babeuf. Aber natürlich hat er recht. Ne? Thomas Morus ist, glaube ich, die erste große Utopie. Ne? Aber da hieß es noch nicht so. Ja, und die zweite Frage? Ja, die nach der Menschheit innewohnenden Potenz. Also das Wort, das habe ich sagen, benutzt. Aber es ist eben dieser Anspruch, den eben sagen wir, der bürgerlich-humanistische Marx von vornherein hat. Da kann man nur fragen, wo kommt der her? Ja, so sagen die, wie soll man jetzt mit welchem Begriff das ausdrücken, die menschliche Reproduktion auf eine, wie er dann später sagt, der menschlichen Natur, als reifer Marx, sagen, adäquaten Weise sich vollziehen. Das hat der früher schon und das will man sagen, das haben wir auch, das wird wirklich hier sitzen. Ich stelle mir die Frage eigentlich nicht so richtig, wo das herkommt. Auf jeden Fall beharrt er darauf, er wird nicht zum Zyniker. Ja, wo er sozusagen als bürgerlicher Demokrat endet, hat das ja alles durchgespielt. Ja, er wird nicht zum Anpasser in keiner Weise. Es kann nur sein, also dieses Wort, was er dann da schreibt, ne, man müsste ein Ochse sein, wenn man den Menschheitsqualen so an den Rücken kehrt. Er lacht über die sogenannten praktischen Männer. Er hat also sein Kapital, Familienglück, Gesundheit, Kinder geopfert. Dahinter steckt so dieser allgemeine humanistische Anspruch. Also die Bewahrung des humanistischen Anspruchs. Also mehr, da kann man nicht sagen, das ist eine Glaubensgeschichte, aber auch ein Glauben ist ja ein Ausdruck, eine Art von Vergesellschaftung. Mehr kann ich zu nicht sagen. Ja, war wahrscheinlich unter Geist der Zeit und sicherlich also nicht bloß bei Marx. Also das ist also der Gedanke der Aufklärung, ne? Die Perfektibilität des Menschen überhaupt, also dass wir unterwegs sind, immer zu besseren Zuständen. Ja, mich würde mal interessieren, Kommunismus, da haben wir ja nur schon, also ich habe in letzter Zeit sehr viel davon gehört und auch, dass der Kommunismus eben, wie du schon gesagt hast, sehr belastet ist. Sollte man diesen Begriff denn nur aus dem Vokabular streichen oder haben wir die Aussicht, irgendwann dieses, also so als Utopie, als Vision, sollte man das doch im Blickfeld behalten? Sozialismus, ich habe aus diesen Ausführungen entnommen, dass er nun, ich weiß nicht, also so die Grundlagen oder so, da bin ich nicht so ganz hintergeschrieben. Ist der Sozialismus eine Vision? Und welche Möglichkeiten würdest du sehen, diese Vision erfüllen zu können, den Sozialismus zu erreichen? Wie machen wir das? Wir können miteinander diskutieren. Oder vielleicht gleich mehrere Sachen, dass wir eine größere Runde machen. Also im Gegensatz zu den Einsprüchen, den ich zum Schluss von ihm gemacht habe, fand den Vortrag also rennführend sehr gut, wenn ich das mal so zu sagen. Zu den Frage Potenz würde ich meinen, Nietzsche und so weiter waren ja immer wieder Leute, die sich auf diese Sache treffenderweise bezogen haben. Später Chardin und so weiter, gibt ja immer wieder eine Geschichte, die sie getan haben. Aber Marx selber, denke ich, hat aufgelöst letztendlich alles in vier Worten, indem er an Brückner Stelle schreibt, ich bin dann jetzt im Schlussbrunnen nicht unbedingt, der Tag kommt, an dem die Natur zur Menschennatur wird. Nicht? Da beschreibt er also, das, was du mit Potenz beschreibst, als eine andere Welt. So kürzer hat er das nicht mehr ausgedrückt. Wo hat er das gemacht? Ein bisschen gucken. Ich habe auch so viel Schüler, so halt im Kopf geschrieben. Alles steht geschrieben, aber wie ein Frühschrift. Ökonomisch würde so schon mal das Kürze, da ist dieser Gesang weit ausgebaut. Ja. Naturalisierung, Vermenschlichung der Natur. Kürzer Stelle. So. Bürgerliche Philosophie vor Marx hat darauf gesetzt, dass es einen Gott gibt oder dass, wie bei Hegel, zumindest die Vernunft listig ist und letztlich doch das teleologische Weltbild der Religion sich dann in der Philosophie wiederfand. Marxismus, also die Nutzanwendung von Marxens Denken durch die aufkommende Arbeiterbewegung, hat hier eigentlich mit Engels, durch die Lesart von Engels, einfach bruchlos weitergemacht. Und auch Marx als Teleologen verstanden, der Kommunismus ist uns verbürgt, das kommt auf jeden Fall. Und der Mensch erreicht Freiheit durch die Einsicht in die Notwendigkeit. Also er muss eigentlich nur sehen, was zwingend dran ist und muss sich dem unterordnen. Und diese Unterordnung ist sogar verbürgt. Früher oder später kommt er sicher. Das heißt, den Sozialismus in seinem Lauf, so wie Honecker das sagte, das findet man leider schon bei Engels, dass also letztlich das Glück der Menschheit in der Zukunft schon verbirgt ist durch den Lauf der Geschichte. Da haben wir also eine Zukunftsgewissheit, die Hegel als bürgerlicher Philosoph schon hatte, mit seinem zugespitzten, in seinem Diktum ist es fassbar, dass die Vernunft listig ist, setzt sich letztlich die Liste der Vernunft durch. Das haben wir bei Adam Smith als Ökonom durch die Invisible Hand, die das chaotische Treiben auf dem Markt letztlich doch in eine Richtung lenkt, die zum Nutzen und Frommen aller ist. Und das haben wir bei Kant, der als großer Philosoph menschlicher Freiheit dennoch einer weiteren Kategorie nicht entbehren kann, nämlich der Natur in den Menschen, der Natur in den Dingen, die auch wieder dem Menschen zu Hilfe kommt, wo sein schwacher Verstand passen müsste. Insofern muss man sagen, dass die Arbeiterbewegung eigentlich bürgerliche Philosophie fortgesetzt hat. Und Marx, die wesentliche Brille von Engels, eigentlich nichts Neues gebracht hätte. in Bezug auf menschliche geschichtliche Entwicklung. Marx hat sich aber, lässt sich nicht nur lesen durch die Bilder von Engels, sondern Marx hat sich von diesen idealistischen Eierschalen, aus denen er gekommen ist, natürlich weiterentwickelt. Und er wurde zu einem Mensch, der sich mehr und mehr seiner Weltanschauung entschlug und beobachtet hat, was da vor sich geht. Und insofern sehr zurückhaltend waren die Prophezeiungen. Insofern ist es auch zwingend, dass da kaum Prophezeiungen zu finden sind. Und wenn, dann wieder besseres Wissen als Konzessionen an den Zeitgeist, als Konzessionen an die Autoren seiner Zeit. Wenn man sich ansieht, dass der tendenzielle Fall der Profitrate bei Marx wiederum den Sieg des Kommunismus in der Zukunft zu verbürgen scheint, dann scheint genau in diesem Theorem, an dem sich heute noch viele festklammern, und das auch umstritten ist, das wird nach wie vor heiß diskutiert, scheint wieder diese Siegesgewissheit auf. Dass also, nämlich der Gestalt, dass das Kapital sich früher oder später die Füße unter sich wegschlägt und auf die Weise sich seine eigene Grundlage raube. Das heißt, das heißt, dass es weniger, was Uli vorhin erzählt hat, ausgeführt hat, dass die Produktion von relativem Mehrwert dazu führt, dass es weniger und weniger produktive Lohnarbeiter gibt. Von daher die Waren weniger und weniger abgesetzt werden können. Und von daher die gesellschaftliche Organisierung über den Zugang zur Arbeit nicht mehr laufen kann und so weiter und so fort. Ich will sagen, diese Siegesgewissheit ist nun wirklich eine fragliche mittlerweile, ist in Frage gestellt und ich will eine Frage stellen und damit schließen, nämlich diese Keimformen. Wie kommen die Keimformen zustande? Wodurch treten sie am Horizont in Erscheinung? Entweder dadurch, dass dieser Kapitalismus schlicht und einfach weiter sich entwickelt, dass das Kapital prozediert, dann sollte man ihm nichts in den Weg legen. Oder dadurch, dass die Arbeiterklasse kämpft und sich über die Arbeiter, die Partikularinteressen, ihre Streiche ausfragen und die organisierten Arbeiter zum Beispiel mittels Gewerkschaft Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen, wo immer es geht, aufhalten, sich neu formieren, jetzt international, europaweit, international und so weiter und bessere Kämpfe führen. Es gibt diese beiden Ansätze. Die Arbeiterbewegung hat geglaubt, Kommunismus kommt einerseits zwingend und andererseits durch ihre Kämpfe schneller. Es gibt die Gegenposition. Die Gegenposition hat ein Postsituationist, dessen Name ich nicht mehr erinnere, gebracht. Er hat gemeint, jeder Kampf der Arbeiterbewegung um bessere Verhältnisse verzögert nur das Kommen des Kommunismus. Und ich bringe noch ein Zitat aus Wolfgang Fitzhaugs Argument, Band zur Dialektik des Antikapitalismus. Ich zitiere an Frank Unger. Und damit will ich schließen und die Frage an den Referenten geben. Frank Unger sagt hier: Ich würde erinnern an die originäre Auffassung Marxens, dass der Kapitalismus, wie jede Gesellschaftsordnung, erst dann untergeht, wenn er erschöpft bzw. seine historische Aufgabe erfüllt ist. Diese Aufgabe besteht in der umfassenden und radikalen Entwicklung der Produktivkräfte. Genau dies geschieht zurzeit auf beschleunigte und global freigesetzte Art und Weise, unter anderem mit Hilfe der berüchtigten Heuschrecken, denn das Entlassen von Lohn- und Gehaltsempfängern ist, marxistisch gedacht, nichts als ein weiterer Schritt zur Entwicklung der Produktivkräfte. Streng genommen müsste man das alles begrüßen. Zitat Ende. Marion. Ja, also ich habe auch noch eine Frage. Und zwar muss ich erstmal noch rückfragen, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Also du bist zu einer bestimmten, in deinem Vortrag so ziemlich zum Schluss, bist du zu einer Entwicklungsstufe der Produktivkräfte gekommen in deinen Ausführungen, die dazu geführt hat, dass der Produzent zunehmend aus dem Prozess der Produktion heraustritt, damit die Fähigkeit zur Kooperativen, zur Teamarbeit und so weiter entwickelt. Also das wäre praktisch dieser Entwicklungsstand, in dem wir uns befinden, wo also praktisch ein großer Anteil menschlicher körperlicher Arbeit und geistiger Arbeit auf Maschinensysteme übertragbar wird. Ne? Das ist damit gemeint. So, und nun habe ich den Eindruck, weil du dann danach sagtest, also an diesem Punkt bricht Marx ab und sagt nicht, was das für die historische Mission der Arbeiterklasse sozusagen bedeutet oder von Bedeutung sein könnte, aus welchen Gründen auch immer. Nun versuche ich mal den Faden weiterzuspinnen. Also wenn wir an diesem Entwicklungsstand sind, dann könnte man ja allein daraus entnehmen, dass durch die Weiterentwicklung der Produktivkräfte sich der Kapitalismus sozusagen seiner eigenen Basis enthebt, die Klassenstruktur damit aufgelöst wird und die Arbeit sozusagen gleichsam automatisch auf dem Weg der Produktivkraftentwicklung zum ersten Lebensbedürfnis werden kann. Also wir nur über die Produktivkraftentwicklung sozusagen in diese Richtung kommen, die Marx also kämpferisch angedeutet hat. Da braucht es auch kein historisches Subjekt mehr, um diesen Zustand zu erreichen. Ist das so in deinen Schlussfolgerungen drin gewesen oder habe ich das jetzt hier irgendwie ein bisschen... Bis auf, dass es kein historisches Subjekt gibt. Stimmt. Ja, aber das historische Subjekt ist nicht die Arbeiterklasse. Ja, aber gut, dann vielleicht die Menschheit oder die Gesellschaft oder alle Mitglieder oder wie auch immer. Aber was mich irritiert, dass du praktisch nur auf die Seite der Produktivkraftentwicklung setzt und diese ganze schöne Geschichte mit der Teamarbeit und der Produzent aus dem Produktionsprozess heraustritt und so weiter, immer noch im Rahmen einer Kapitalverwertung, einer immer brutaler werdenden Kapitalverwertung stattfindet. Und solange dieses Produktionsverhältnis nicht aufgehoben wird, hast du im Grunde genommen auch kaum die Chance, diese anderen schönen Dinge zu erreichen, also jedenfalls nicht für alle. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Zweifel. Ja. Lass uns noch euch beide und dann Uli vielleicht mal eine Runde. Also ich habe zwei Sachen. Man soll daran anknüpfen, was jetzt meine Vorredner gesagt haben. Das ist ein Widerspruch, der beschäftigt mich auch schon seit vielen Jahren, was man findet bei Marx und Engels. Einerseits diese Teleologie sozusagen, oder wie es behauptet wird, dass es die gibt, sozusagen ist der Weg zum Kommunismus ein Automatismus sei. Also dass dieser Weg zwangsläufig kommt und am Ende steht der Kommunismus, also in Anlehnung an Hegel. Und andererseits findet sich auch bei Marx, dass der Mensch seine Geschichte selbst macht, also dass man eben nicht darauf warten soll, bis es soweit ist, sondern dass man halt selbst dafür arbeiten soll, um das zu beschleunigen. Also man hat das beides im Prinzip drin. Also dieser Widerspruch und so weiter, das ist natürlich auch eine Frage der Strategie und der Praxisphilosophie. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 zum Vortrag selbst, fand ich sehr schön, also sehr kompakt auch und so. Aber was den Gegenwartsbezug betrifft, fand ich es etwas zu eurozentristisch. Also wenn man jetzt sagt, man hat das alles hinter sich und so weiter und dieses Mensch aus dem Kapitalismus und so weiter gibt es nicht mehr, dann betrifft das ja vielleicht nur ein Sechstel der Menschheit. Die restliche Menschheit, also ob das Asien, Südamerika, Afrika und so weiter ist, die sind noch in den tiefsten Manchester-Zeiten verfangen, wenn nicht noch viel barbarischer. Also von daher ist immer die Frage, wie kann man das Problem denn lösen? Also, oder wie kann man das zumindest mit einbinden? Und das nicht nur auf sich selbst bezieht. Na, ich habe noch eine Frage, und zwar Freiheit. Kategorie, sehr wichtige Kategorie für mich. Was ist Freiheit? Für mich nicht die Einsicht in die Notwendigkeit, sondern Freiheit ist, wenn ich meine Bedürfnisse, wenn jeder seine Bedürfnisse befriedigen kann. Muss ich mal so ganz, ganz profan sagen. Also ich komme mit diesem Begriff hier Einsicht in die Notwendigkeit, also da komme ich weiter. Meine Also so, Marx, ja, genau. Das wurde zu DDR-Zeiten nur gefasst. Ja, was sagt Marx denn zur Freiheit? Das sollte man so ganz blöd fragen. Uli, willst du mal durchgehen? Ja, wir haben hier nicht weniger als die ganze Weltgeschichte zu verhandeln. Ja, eben, das müsste man ein bisschen eingrenzen. Das ist eine schwierige Sache. Ich versuche mal ein paar Sachen. Manche Fragen sind ja meine Fragen. Also. Den Kommunismus sozusagen als Terminus zu streichen, das wurde mir ja auch nahegelegt und es gibt ja auch Gründe. Also Gründe, die damit zusammenhängen, was sozusagen alles als Kommunismus verstanden wurde, sozusagen von Freund und Feind. Ich mache das deswegen ausdrücklich nicht, obwohl ich auch sagen könnte, weil sich allgemein menschliche Emanzipation, freie Gesellschaft, weil es, finde ich, keinen Weg darum gibt, sich so mit dieser Geschichte, in der wir ja drinstecken, die ist ja nicht beendet, sondern zu beschäftigen, dass man es eben versteht. Man muss die Frage stellen, warum lief es auf diese Formen sozusagen hinaus, auf die es im Osten hinausgelaufen ist, wozu also der frühe Marx, also nicht der frühe Marx, sondern der reife Marx und eine Kritik des Godard-Programms auch noch eine Theorie geliefert haben. Der Osten hat sich, der ML hat sich nicht zu Unrecht auf Marx bezogen. Aber es ist eben die Frage, welcher Marx in Bezug auf welche Verhältnisse. Und es gibt ja von ihm selbst, da kann man kann alles Mögliche nebeneinander stellen, ne? mit der Art sozusagen des Naturgesetzes von einer Gesellschaftsformation vor anderen. Das gibt es bei Marx und Engels natürlich besonders, Anti-Düring. Und dann gibt es aber auch die Empörung von Marx, als die Vera Sasulich ihn fragt, Herr Dr. Marx, nach Ihrer Geschichtsphilosophie müsste doch die russische Dorfgemeinde zersetzt werden, kapitalisiert werden, die Bauern, die Gemeinschaftlichkeit, die sie sozusagen noch hatten, auch rein vom Eigentum her sozusagen noch hatten, auch von der Mentalität, wenn eine bornierte, aber doch eine Gemeinschaftlichkeit, müsste doch erst aufgelöst werden in Lohnarbeit. Das, was die Bolschewiki dann nicht ganz geschafft haben in der Sowjetunion. Und da ist er empört und sagt, was soll denn das? Ich habe nichts weiter getan, sagt er, als sozusagen die Logik der westeuropäischen kapitalistischen Entwicklung beschrieben. Punkt. Es wäre zu viel Ehre und zu viel Schimpf, ihm eine Geschichtsphilosophie anzulassen. Nun kann man jede Menge Punkte finden, wo man natürlich sagt, aber genau das macht er doch. Genau das hat er ja doch drin. Ja, und es ist ja nicht so, dass er den Hegel hinter sich gelassen hat, sondern er entdeckt ihn ja permanent neu, er nimmt ihn ja ununterbrochen. Und er verteidigt ihn dann auch ausdrücklich gegen auch diesen Art Materialismus von Feuerbach und anderen. Also man kommt nicht klar zu sagen, was ist der Marx wirklich? Das ist einfach Quark. Ich nehme ihn sozusagen, um heutige Situationen sozusagen zu verstehen. Dazu muss ich ihm allerdings auch einsteigen. Also wenn man das ernst nimmt, das ist ja nur noch sein Hauptwerk, ne? Diese innere Logik der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist doch, der Engels drängt ihn dazu, geschichtliche Bilder reinzubringen, vor allem in diesen ersten Teil des Kapitals. Ne? Und sie sind ja erschrocken und sie verstehen es auch wiederum, dass diese Kritik in der politischen Ökonomie, die er geschrieben hat, die erste, 1859, ne, das sagt der Engels, das ist das unnötigste Buch, völlig unnötig, wozu so ein Ding schreiben? Sagt Liebknecht. Und sie stellen also fest, die Arbeiterbewegung kräht überhaupt nicht danach, die springt auf Proudhon. Und daraufhin fangen sie also an, das haben nun hier die Mega-Leute Sachen nachgewiesen, dass sie popularisieren. Und insbesondere dadurch popularisieren, dass immer historische Beispiele gebracht wurden. Den Weg, den Hegel sozusagen erklärt, wer spekulative Philosophie betreiben will, der muss Hören und Sehen vergehen, den ist der Marx auch gegangen. Es ist eine logische Entwicklung der kapitalistischen Kategorien, der Kategorien der kapitalistischen Produktionsweise, die er da entwickelt. Aber damit ist noch nichts ausgesagt sozusagen über die konkreten historischen Situationen, in der sich die Einzelnen befinden, in der sie sozusagen agieren. Und was ich hier mache, ist in mancher Hinsicht dieser Marxischen Art angenähert. Ich versuche aber zu fragen, was heißt das dann für heutige Verhältnisse? Und dann, es findet ja eine interessante Diskussion statt über eine einzige Bemerkung von Marx, dass er die Hegelische Dialektik im Kapital versteckt hätte. Nun schlagen sich kluge Leute darüber, was heißt das? Ist aber und unter anderem Frieda Otto Wolf sagt, er will das mal ernst nehmen, was Marx darunter meint, wenn er sagt, die Hegelsche Philosophie wäre glänzend, wenn man um ihre Grenzen weiß. Was meint er unter Grenzen? Und führt an, dass Marx die Kategorien, so sagen, Proletariat und im Beispiel, einfach voraussetzt in seinem Kapital. Er erklärt es nicht. Historisch voraussetzt. Es ist einfach da. Und so erklärt sogar Marx, das haben wir noch gelesen, aber ich gar nicht als bemerkenswert sagen, sozusagen ein Kapital, Handelskapital, Raubkapital, was sozusagen vorhanden, findet zufällig, das Wort kommt wirklich vor, zufällig sind da Proletarier da. Zufällig hat dieses Kapital die Möglichkeit, Proletarier anzustellen und über eine Produktion sozusagen Wert, mehr Wert zu produzieren. Von wem schließt er? Von Marx? Von Marx, ja. Und das Kapitel ursprüngliche Akkumulation, wo er also die Entstehung des Kapitals beschreibt? Ja, aber da setzt er ja voraus. Es ist sozusagen der Proletarier schon da. Und der Marx, gerade in Antwort auf die Frage der Russen da nach dem Schicksal der Dorfgemeinde, er erklärt ja, es hat in der Geschichte schon verschiedene Situationen gegeben, wo die Bedingungen schon da waren, die dann in Westeuropa zur Entwicklung des Kapitalismus führen, nämlich eine Masse akkumulierten Geldes, das Bedürfnis danach, sozusagen auch Dinge zu produzieren. Er bezieht das auf Rom und er bezieht das auf Venedig. Ja, er sagt, das Handelskapital ist natürlich früher. Es ist alles schon da, es sind die Bedingungen schon da. Und dann sagt er, dreimal verflixte Art und Weise der Geschichte. All das hat nie zu Kapitalismus geführt, sondern es ist eine historische Entdeckung. Ich weiß nicht, ob er Entdeckungen. Es ist einfach ein historisches Produkt, dass zu einer bestimmten Zeit diese Momente zusammenkommen. Es lässt sich nicht aus der Logik des Kapitalismus selbst entwickeln, dass die Voraussetzungen für Kapitalismus da sind. Und da komme ich sozusagen zu diesem Punkt, sozusagen Keimform. Was, Mario, was du machst und andere ja auch, ne? Ihr versucht zu beweisen, dass alles das, wo ich da von Keimform rede, dass sich das in einem funktionierenden Kapitalismus vollzieht. Und dass ohne diese Funktion des funktionierenden Kapitalismus kein freier Softwaremensch nur ein Programm schreiben könnte. Nicht nur, weil er den PC von dem Funktionierenden hat, sondern seine Existenz. Und trotzdem ist es doch auch berechtigt zu fragen, sind Momente da in dieser Gesellschaft schon erwachsen? Und da stimmt es nicht bloß in dieser Gesellschaft, sondern schon längst immer auch schon vorhanden, sagen wir, in anderen Bereichen der Welt. Sind Momente da, die in einer Neuzusammenführung, einer Neukonstitution, so wie die Proletarier von Rom haben kein Kapital gefunden und kein Kapital hat die gefunden, die wären nie auf die Idee gekommen, das war absurd, geistig absurd, sich zu verkaufen. Das ist ein Produkt sozusagen der späteren westeuropäischen Entwicklung. Aber dass diese Momente sozusagen sich zusammenfinden und kein Form heißt doch nicht, dass diese Gesellschaft schon da ist, sondern es heißt nur, dass darin die Möglichkeiten vorhanden sind. Und das sind natürlich nicht die einzigen Möglichkeiten. Im gewissen Sinne ist Kommunismus in aller Geschichte schon. Aber dass es nicht eine gesellschaftsbestimmende Form werden kann, dass Menschen tätig sind, nicht aus Not und äußerer Zweckmäßigkeit heraus, so eine Definition von Marx, weil ich Sklave bin, weil ich Feudalabgaben machen muss, weil ich Lohnarbeiter bin, sondern weil die Tätigkeit selbst ein Bedürfnis ist und dass eine solche Weise eine ganze Gesellschaft materiell tragen kann, diese Frage ist doch berechtigt. Ja, natürlich, das bestreite ich ja auch gar nicht. So. Was mich irritiert an deiner Argumentation ist, dass das Bild entsteht, dass sich sowas dann sozusagen gleichsam automatisch ausweiten könnte oder ausweitet. Und, ja, aber das Bild produzierst du, nicht ich. Ja, also, dann habe ich dich missverstanden, ja. Ich mitnichten automatisch. Ich habe ja nicht darüber geredet, wie diese Keimform, wie man sich das vorstellen würde, sich durchsetzt, welche Auseinandersetzungen da sozusagen stattfinden, die durch die Menschen dann selbst hindurchgehen. Ich habe doch nur eins gesagt, es ist nicht die Organisation von Klassen, die das Neue bringen, sondern ganz anders geartete Widersprüche. Will ich jetzt so Sachen nicht ausführen, aber keine Organisation, diese Vorstellung sagen, der proletarischen Macht, der Diktatur des Proletariats, ist den bürgerlichen Vorstellungen geschuldet. ein großes Werk sich vollende, mit ein Geist, sondern für tausend Hände. Die klassische faustische, goethische Aussprache, die hat er übrigens hoch und runter deklamiert. Natürlich ein Geist für tausend Hände. Das ist, ne? Das ist, aber das, was sozusagen in diesen Bereichen sondern von freier Software basiert, ist genau nicht das. Kaufe, presse, schaffe bei, fordert Faust sozusagen den Mephisto auf. Das sind die Grundprinzipien von herrschaftsfirmischer, kapitalistischer Art und Weise, realsozialistisch eingeschlossen. Dieser auf freien Grund ist, wenn man das ernst nimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Goethe hat ja den Widerspruch deutlich gemacht, indem er also dort die Leute, Philemon und Baucis, werden umgebracht. Das ist ja gut, aber der Realsozialismus hat das ganz positiv dargestellt. Das heißt, diese Keimformen lassen sich nicht aus der Logik sozusagen dieser bürgerlichen Aufklärung, der inneren Logik sozusagen der kapitalistischen Entwicklung belegen. Wieso nicht? Weil sie die Konstitution eines Neuen sind. Warum? Also was sich belegen lässt, ist, welche Voraussetzungen diese Keimform haben. Die nicht warnförmige Arbeit, die hat es in der ganzen Geschichte gegeben, jede menschliche Revolutionstätigkeit ist eine. Die Frage ist doch, warum kann diese Form, sondern für nicht warnförmiger, häufig auch nicht herrschaftsförmiger Tätigkeit nicht gesellschaftsbestimmend sein, sondern war immer untergeordnet unter Sklaverei, Feudalismus und so weiter. Und da ist es wichtig, die innerkapitalistische Logik anzugucken, bis zu dem Punkt, wo auf höchster Produktivität, der Produktivität, die heute die höchste ist, es überhaupt denkbar wird, dass so eine freie Tätigkeit die Gesellschaft insgesamt auch materiell tragen kann und damit die anderen Möglichkeiten auch aus ganz anderen Bereichen zusammen der Welt und Lebenssphären sozusagen ihre eigenen menschlichen Formen zur Geltung bringen lassen können. So wie der Marx eben sagte in Bezug auf den Bauern der russischen Dorfgemeinde, mitnichten müsste der erst zerstört werden, diese Verhältnisse, sondern sie könnten ihre Gemeinschaftsfähigkeiten nach einer proletarischen Revolution sofort einbringen in eine andere Gesellschaft. So meine ich das, dass man so eine Punkte in der Gesellschaft anguckt und die Frage stellt, ist es denkbar, dass sowas, was in freier Software basiert, verallgemeinerbar ist, auch in Bereichen, die nicht virtuelle Produktion sind. Das ist schon alles. Aber der Kernpunkt seiner Emanzipationsvorstellung, seiner menschlichen, ergibt sich doch aus der Organisation von Klassen. Und wieso, weshalb, warum? Also ich meine, dann könnte ich das doch eigentlich völlig beiseite fegen und wegstreichen und mich auf die Seite der Produktivkräfte konzentrieren und sagen, das Ding, das wird schon irgendwie hier dadurch in die richtige Richtung gelenkt. Also verstehst du? Wie kommt er denn dann auf die Idee, seine Emanzipationsvorstellung an die Organisation und Aufhebung von Klassen zu knüpfen? Ja, das habe ich versucht. Das war doch genau der Inhalt des Vortrags. Dass er versucht hatte, genau das Subjekt zu finden, und dann hat er alle... Genau, das ist der Kern für mich auch. Und die Frage ist doch, wie kann ich denn dann, weil ich denke, Geschichte funktioniert nicht so, wie kann ich dann sozusagen das wegstreichen und mich nur auf die Seite der Produktivkraftentwicklung begeben und sagen, also hier, das ist sozusagen die Basis, wo der Kapitalismus sich selbst auflegt und die ganze Geschichte dann irgendwie... Das hat Uli nicht gemacht. Ausdrücklich nicht. Aber die Frage ist, vielleicht hast du die Frage, also du hast so eine komische Entgegensetzung. Also Uli hat ja begründet, dass man eine Keimform nicht logisch begründen kann. Ja. Nicht? Natürlich. Die kann man nicht logisch begründen, die begründet sich nicht aus dem Alten heraus. Aber wo kommt sie dann her? Irgendeinen Antrieb muss es ja geben. Ja, so findet Entwicklung statt. Logisch. Ja, aber es gibt nicht nur eine objektive Entwicklung, sondern es gibt die Menschen selber, die etwas wollen. Die ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, die produktiv tätig sein wollen. Das schließt die Entwicklung eigentlich aus. Und so weiter. Nein, das schließt sie nicht aus, aber... Dieses Moment, das ist das vielleicht, was der humanistische Marx meinte, ne? Die Entfaltung des Menschen als Gattungswesen oder wie auch immer er das nannte. Ja, aber die findet doch auch nur unter bestimmten Bedingungen statt. Genau. Und die kann ich doch nicht einfach, da kann ich doch nicht einfach die Produktionsverhältnisse außen vor lassen oder die Klassenstruktur und mehr oder weniger mich dann gedanklich auf die andere Seite. Aber Marion, ich verstehe mich wieder aus dem, was ich gesagt habe, sehr verkürzt ist, aber herauslesen kannst, dass ich das beiseite lasse, ganz im Gegenteil. Ich argumentiere doch, wie sich diese Klasse Proletariat-Sachen verändert. Und dann musst du sagen, Uli, es stimmt nicht, dass in den, wenn diese Tendenz, die da ist, der fortgeschrittenen Produktivität, ist ja eine Produktivität der Menschen, ist ja nicht einfach irgendwas Anonymes, Sachliches, dass diese fortgeschrittenste Produktivität, diese Rolle Sachen der Lohnarbeit in ihren gesellschaftsvorantreibende Rolle auflöst. Eine, die Interessen Sachen heutiger organisierter Lohnarbeiter, ne? Automobilbau, chemische Industrie, Rüstungsindustrie, sind doch mitnichten, wenn die sich durchsetzen, immer weiter, sind doch tödlich für die Gesamtzivilisation. In diese Situation ist dieses fortgeschrittenste Proletariat gekommen. Man kann nicht ernsthaft noch behaupten, dass die besonderen Interessen des, ich rede jetzt von dem westeuropäischen Proletariat, sozusagen der Menschheit ein allgemeines Wohlergehen bringen. Das genaue Gegenteil ist der Fall geworden. Es ist zu einer gesonderten, privilegierten Klasse geworden, deren Kampf darum, dass ihre Lohnarbeitersituation beibehalten wird, zu einer Bedrohung für die Zivilisation wird. Nee, das ist die Frage. Hör doch mal, das ist meine Logik. Und nun bitte ich dich zu sagen. Das ist die Entwicklung, dass sich die Dinge wirklich verändern. Ja. Dass das Neue, ja. Da bitte ich dich, nicht ableiten. Da bitte ich dich zu sagen, erstmal das wirklich anzunehmen, dass ich das meine, und zu sagen, was ist daran falsch? Falsch ist daran meiner Ansicht nach, dass das nicht die Interessen dieser Lohnarbeiterklasse sind, die du hier benennst, sondern dass sie sozusagen in den Zwangskorsett stecken, ihre Existenzbedingungen unter diesen kapitalistischen Bedingungen sozusagen zu erhalten. Na eben, das ist doch genau das. Das meine ich. Deswegen müssen sie aus der Lohnarbeitersituation raus. Aber wieso sind das jetzt ihre ureigenen Interessen? Das ist als Lohnarbeiter. Die Existenzbedingungen sozusagen. Pass auf, du vermischst. Oder pass auf, der Marx sah sich gezwungen, in der Neuauflage des Kapitals im Vorwort zu schreiben. Ja. Dass das, was er da über das Kapital schreibt, bitte nicht auf den einzelnen Kapitalisten gemünzt ist. Es sind Charaktermasken. Und diese Argumentation führe ich hier. Dass jeder Arbeiter als Mensch das gleiche Bedürfnis hat wie ich und das gleiche wie der, der nie mehr eine Chance hat, überhaupt mal Lohnarbeiter zu werden. Als Mensch. Das ist das Interessante. Es ist der Widerspruch zwischen der Funktion, Rolle des Lohnarbeiters als Lohnarbeiter und seiner Existenz als Mensch. Also auf einen Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Gattung ist inzwischen zustande gekommen. Und in dieser Sache, was ich hier vorgetragen habe, habe ich doch bewiesen oder habe ich versucht zu zeigen, dass über eine sehr lange Zeit das zusammenging. Also du meinst, der Widerspruch zwischen Lohn und Kapital existiert nicht mehr? Doch, massiv. Aber es ist ein Widerspruch im Alten und entlang dieses Widerspruchs gibt es keine menschheitsverträgliche Lösung. Der eine kann nicht oder das andere siegen. Also die Arbeiterklasse kann nicht über das Kapital als Arbeiterklasse siegen. Das ist absurd. Kann ich dazu mal was sagen? Da waren noch so viele Fragen. Eigentlich ist hier, ich hab mir ein paar Notizen gemacht. Ich kann mir das nicht alles merken. Das, was ich hier anspreche, das ist alles nicht mein Beruf. Aber ich bin Handwerker. Und der Punkt 7, der ist, glaube ich, sehr wertvoll. Hier steht, wer zu früh kommt, tut das möglich. Ich habe große Schwierigkeiten, der Sache zu folgen, aber das macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich finde das sehr, sehr nett und schön. Nur muss man mir etwas erklären. Ich habe in meiner bisherigen Mühe, die ich mir machte, Dinge zu begreifen, habe ich unterscheiden gelernt, dass wenn über Sozialismus und Kommunismus gesprochen wird, dass man das aus dreierlei unterschiedlicher Sicht zu bewerten hat. Und darum bitte ich, das vielleicht morgen in dieser Richtung irgendwie einzukleiden, damit ich das für mich oder mir so immer noch so einen Hinweis geben, dass ich das wenigstens verstehen kann. Und ich glaube, für euch wird es dann auch bequemer und einfacher, Dinge darzustellen und auch zu vermitteln. Das muss ja auch ankommen. Ich habe immer festgestellt, dass Gesellschaftswissenschaftler, sofern sie über Sozialismus sprachen, immer nur eine Gesellschaftsordnung damit meinten und auch, das beziehe ich auch auf den Philosophen. Ich bin allerdings der Meinung, dass vom Sozialismus dass das erst dann eine Gesellschaftsordnung werden kann, wenn sich die sozialistischen Produktionsverhältnisse selber durchgesetzt haben. Und dass natürlich zu diesem sozialistischen Produktionsverhältnis nun auch diese zwei Elemente der Produktivkraft, nämlich der lebendige Arbeit und auch die Technik, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden, dass diese dann erst die Grundlage dafür geben, dass es eine Gesellschaftsordnung oder eine Formation werden kann. Das ist so meine Darstellung und ich habe immer festgestellt, dass die Philosophen, die am weitesten dran sind an dem Politökonom, dass die wiederum gebremst werden von den Ideologen, diese Gesellschaftswissenschaft, dass man eigentlich gar nicht dahin kommt. Wenn ich hier gut gemeint und wenn ich jetzt etwas lauter spreche, ich merke das nicht, ich habe hier Hörgeräte, die sich automatisch an meinen Leuten zum Schluss brüllig und ich denke, ich flüster. Ja. Also ich meine das immer nicht so. Ich kann das nicht schlecht kontrollieren. Dann müsste man das sagen. Der Sozialismus hat überhaupt nicht versagt. Der kann nicht versagt haben. Na, und der Kommunismus noch viel weniger. Das ist ein ungeborenes Kind bis heute. Das ist ein Embryo. Und wie kann man ein nicht geborenes, wie kann man das beurteilen? Oder wie kann man das überhaupt beurteilen? Man kann es doch nur, das müsst ihr doch als Frau besser wissen als ihr Männer, das zu pflegen, das doch zu entwickeln, das kommt doch erst. Das ist ja genau das, was wir uns immer alle über den Hut, also über den Kopf stülpen wollen. Wir sollen immer irgendetwas verantworten, was andere missbrauchten. Diese Begriffe sind missbraucht worden bis zum heutigen Tag. Und das fängt mit dem Nationalsozialismus an und hört mit dem sogenannten entwickelten Kommunismus, den wir da hatten, hier hinter Brest auf. So, das hat doch wie all diese Gottheiten, die dort im Kreml saßen, die heute den plumpsten und den primitivsten Kapitalismus verkörpern, personell, die haben sich doch nun selber disqualifiziert, bis in alle Ebenen, da müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Also damit nehme ich auch meins schon wieder mit zurück. Ich werde das ohne hinterholen. Nun hier noch etwas mit dieser, dass diese Produktionsform, von der ich eigentlich rede, ich weiß nicht, ich bin ja hier beinahe so der Älteste, nicht? Ich, also den haben wir noch so ungefähr mein Jahr und das ist doof. Und ich habe alles das hinter mir. Ich, wenn über Lohnform und über Arbeiterklasse und über Diktatur des Proletariats, das sind für mich alle ganz andere Begriffe und Werte und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das immer so richtig verstanden wurde und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auch immer richtig vermittelt wurde überhaupt. Ja? Da gab es mal eine große Selbstkritik, da war aber wieder dort Kubaner da in Schöneberg. Hahn, der dann dort war ja Professor hier. War ja nicht mein Problem. Du wolltest doch erklären, was du nicht verstanden hast. Ja, ja. Und diese Produktionsform, die also Marx nun vor 150 Jahren nun darstellte, ein reiner politökonomischer Wertung aus meiner Sicht, wunderbar und einfach und klar verständlich für mich, ja, also ich rede jetzt mal von mir, dass diese Produktionsform, über Marx habe ich den Kapitalismus begreifen können. Und dieser Kapitalismus, nur er selber wird es in der Lage, sich aufzuheben und nur er selber ist die Geburtsstunde in Richtung Sozialismus. Und das ist für mich eine reine Produktionsstufe. Sozialismus auch nur. Und das ist dann wie man, wie das lange Leben, also das in der Religion heißt, das ist das die Ewigkeit, nicht, das ist die Unsterblichkeit. Da sagt man sich schon heute, entwickelte Gesundheitswesen, wir werden also. Das so ungefähr der Sozialismus, das ist nicht etwas, das ist eine Utopie, die wir eventuell in 200 oder 300 Jahren haben werden. Aber dank derer, die uns jetzt am meisten bekämpfen, nur die sind in der Lage, uns da diesen Schritt zu ermöglichen. Meine Sache, also mein Gedanken dazu. Ich habe sicherlich viel durcheinander gebracht. Aber willst du noch zu den anderen Fragen was sagen? Gut. Wieder kam. Oder möchte noch jemand? Also, was war alles falsch? Fangen wir mal damit an. Ja. Also, wobei. Hauptsächlich ist das Wenigste. Wobei, ja, was falsch? Bitte? Also. Wobei. Bei den Ausführungen jetzt oder wie? Ja, nee, warte. Ich würde. Lass mal den Uli nochmal noch mal, zu ein paar Fragen was sagen. Zu Julian, das ist ja nicht beantwortet worden. Du hattest ja sozusagen gesagt, also zwei verschiedene Varianten. Die eine, die ja darauf hinausläuft, dass man sich sozusagen über jeglichen kapitalistischen Fortschritt mit seiner samter Barbarei, die ja also bringt sozusagen Freud, weil es ohnehin automatisch dahin geht, etwa so wie Sie jetzt meinten. Und der andere, dass sozusagen es die Kämpfe der Arbeiterbewegung, von wem auch immer, die politischen Kämpfe sozusagen sind, die dem, was, ja, was denn nahe liegt und von alleine nicht kommt, sozusagen zur Geltung verschaffen oder die völlig unabhängig davon, an welchem historischen Standort sie konkret stehen, sozusagen um Kommunismus, um das ganz andere kämpfen. Und da hat die Arbeiterbewegung natürlich eine enorme Tradition. Also beginnt da, war bei Böffer noch keine Arbeiterbewegung, aber natürlich 1830 ging es sozusagen richtig los mit ersten selbstständigen Auftreten. Ich stelle mir die Frage so eigentlich nicht, vor allen Dingen nicht als irgendeine normative Angelegenheit. Ja, ich sage nicht, das ist oder das soll so, sondern ich mit der einen Entscheidung, ne, der angenommenen menschlichen Potenz, sozusagen sich selbst zu erhalten und die Möglichkeiten, die sich die Zivilisation erarbeitet hat, die ich also in vieler Hinsicht genieße, sozusagen zu bewahren und auszubauen. Dass ich das annehme, dass das möglich ist, das ist auch die reine gesetzte Geschichte, kannst du sagen, es ist Glauben oder irgendwas. Ich habe auch gar keine große Lust darüber nachzudenken, wo das herkommt. Aber das einmal gesetzt, gucke ich, was anderes habe ich eigentlich nicht gemacht, mir hier Geschichte an und eine bestimmte Art der Reflexion darüber, nämlich die Marx'sche, und gucke, was da rauskommt. Und sage, wenn ich diese Marx'schen Gedanken annehme, dass er in der Wirklichkeit sozusagen einen sozialen Raum, Menschen, Subjekt, Klasse sozusagen sucht, in deren Interesse es liegen könnte, ne, dass die Menschheit diese Abhängigkeiten von den Vergesellschaftsinstitutionen, die es sich schafft, ja, wie im Staat, aber auch wie die Wertvermittlung sozusagen abwerfen kann, dann ist mir das sozusagen sehr nah und ich gucke mir an in Geschichte, warum ist es nicht geschehen? Finde dafür sozusagen Gründe im Zusammenhang mit der Arbeiterbewegung, was ja nicht heißt, dass ich deswegen als Unsinn erkläre, in keiner Weise, sondern ich kann ja, habe auch dargestellt, was diese Sachen erreicht hat. Ja, wir alle stehen auf der Basis dessen, also was, wie die kritische Theorie, wie Engels so sagt, alles andere anzunehmen, ist einfach Blödsinn, was Arbeiterklasse als Klasse sozusagen geschaffen hat. Aber dass es sozusagen zu einem Punkt sich entwickelt, das hat der Marx sozusagen theoretisch antizipiert, der für den heute tatsächlich eine große Teil von Wirklichkeit spricht, das stelle ich sozusagen dar und stelle die Frage, was kann das heißen für diese humanistische Annahme, mehr nicht. Und das allerdings macht mir Spaß und da Momente sozusagen vorwegzunehmen, was wir oder zu bewahren an Menschlichkeit, was zunehmend sozusagen zu einem Protest gegenüber kapitalistischen Formen sich darstellt, wenn man also den dem ungeheuren Tendenz dahin, dass sich menschliche Beziehungen zunehmend auch bloß noch als Ware, als bezahlte Dienstleistung sozusagen anerkannt sind, dass man genau das nicht macht, soweit wie es eben geht. Und zu fragen, könnte eine ganze Gesellschaft sich so gestalten, dass es eben nicht über die Warenform geht. Mehr tue ich sozusagen nicht. Da muss ich mich zwischen diesen beiden Dingen überhaupt nicht entscheiden, dass es also sowieso dahin geht und dass jeder Kampf um soziales Bessergehen sozusagen die notwendige Entwicklung nur verzögert oder eben, dass man sagt, nu aber los und jetzt muss es sozusagen geschaffen werden. Ich kann nur eins sagen, in den Klassenformen der Kampf für das Bessergehen oder Bewahrung sozusagen der Möglichkeiten, die eben beispielsweise die Automobilarbeiter haben, in diesen Formen halte ich keine Entwicklung mehr für möglich, die also der menschlichen Existenz erträglich und zuträglich ist. Und zugleich sage ich, was passiert denn in dem, wo also Leute, die von dem Kapitalismus leben, aber eben, es hört sich jetzt albern an, aber es ist nicht, also aus Spaß an der Freude, nützliche Dinge produzieren, auf die andere zugreifen können. Ist es verallgemeinerbar? Ne, da muss man dann natürlich sachlich darüber reden, was bedeutet das? Kann das auch passieren in den Bereichen, wo also im Verbrauch auch so Sachen, Materialien, Energie und sowas verbraucht wird, nicht wie bei virtuellen Produkten, die einfach kopiert werden können, sich unentwegt. Ne, das ist ja ist eine ganz andere Dimension, das zu denken, aber genau die Möglichkeit, das überhaupt zu denken, die würde ich mir sozusagen nicht nehmen lassen. Und diese Möglichkeit hat der Marx nur in dem weiten Vorgreifen einer theoretischen Vorgreifen einer möglichen Entwicklung schon denken können. Das hat mit der Tatsache, dass das vielleicht massenhaft Leute denken könnten, das finde ich ist ein Produkt, die Geschichte heute erst zur Verfügung stellt. Und dann können auch ganz andere Varianten, um darauf zu antworten, ob das nicht eurozentristisch ist, was ich da entwickle, ist absolut eurozentristisch, was ich da mache. Das ist eine ganz bewusste Beschränkung auf diese innerkapitalistische oder noch westeuropäische Entwicklung. Das ist eine unvermeidbare und ganz wichtige, nicht nur zweite Frage, sondern genauso Frage, ja, wie sieht es denn aus? Gibt es denn überhaupt noch die Chance, ich meine, sie gibt es nicht, dass das, was Westeuropa über Jahrhunderte sozusagen gemacht hat, dass sich das in China und sonst wo überall wiederholt, dass die erstmal diese Entwicklung nachmachen. Die haben gar keine Chance. Und die Chance haben, die vernichten dabei auch noch die Welt. Also es wird aus ganz anderen Interessen heraus noch höchste Zeit, sondern die kapitalistische Form zu überwinden. Der Kapitalismus verliert seine Kraft, an sein System Leute massenweise zu binden, auch wenn die Proletarisierung in China und Indien sagen, massiv weiter voranschreitet. Aber das ist überschaubar, welche Dimensionen das annimmt und wann dass das auch ganz schnell zu Ende ist. Denn auch dort steigt höchste Produktivität ein und da fliegen die alle wieder raus. Und diese Millionen von Wanderarbeitern sind ja jetzt schon vakant. Das wird sozusagen kriminell. Es ist nicht wie zu wiederholen, was in Westeuropa passierte. Und der ganze Fundamentalismus, der sich da aufbaut, das war in Ost wie sonst wo, ne, der ist ein Ausdruck dafür, dass der Kapitalismus nicht überzeugend ist, dass die Leute gar keine Chance haben, sich daran anzubieten. Also ich meine, das ohne Zweifel. Aber ich meine, wenn er hier gescheitert ist, immer in Europa gescheitert ist, kam der Faschismus auch nicht. Ja, sicher. Wenn das jetzt in Asien mal scheitert, was kommt dann auf? Ja. Islamischer Fundamentalismus oder auch eine Form des Faschismus oder was auch immer. Und also, wir haben auf unseren möglichen Themen, unter anderem, was also Wagner machen will, es gibt dann Leute, die ganz ernsthaft erklären, selbst wenn das ginge, heute so da rauszukommen, sind allein die ökologischen Probleme und die Aufwendungen, die geschaffen werden müssten, ne, um also eine rein energetisch menschheitsverträgliche Existenz weiterzusichern, sind so hoch, dass das die Klimaerwärmung noch mehr erweitern würde. Wenn das stimmen würde, man weigert sich sozusagen, das irgendwie doch zur Kenntnis zu nehmen, dann wäre der Punkt erreicht, von dem, wie es nicht Engels oder Marx aufgesprochen hat, natürlich gibt es die Situation, dass ganze Zivilisationen auch beendet waren. Das rein logisch ist, das liegt das auch in der Marxischen Möglichkeit drin. Aber das ist nicht mein Thema. Ich beschränke mich auf diesen Teil und bin begierig, was andere Leute so sagen aus dieser nicht-eurozentrischen Sicht, dort völlig zu Recht. Da sagen hier das und das. Aber man kann nicht zu jeder Zeit alles wahrnehmen.